SRF 2 Kultur. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Er wisse nicht, ob man das Sterben lernen könne, erklärt der österreichische Fachmann für Sterbekultur Martin Prein. Und er führt weiter aus, dass sich mittels philosophischer Klimmzüge zwar vieles erdenken lässt zum Thema Tod, dass, wenn wir selbst aber vom herannahenden Tod betroffen sind, sich die Sache in der Regel noch einmal deutlich anders darstellt. Da würden die philosophischen Tröstungen rasch an Tragkraft verlieren. Der Thanatologe Martin Prein beschäftigt sich seit einem Vierteljahrhundert mit dem Thema Tod. Gemeinsam mit Feature-Autor Günther Keindelsdorfer sucht er in der folgenden Stunde nach Antworten auf die sogenannten letzten Fragen. Die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Aschen werden. Kein Fels, kein Erz kann stehen. Das, was uns kann ergötzen, was wir für ewig schätzen, wird als ein leichter Traum vergehen. Andreas Gryphius. Ja, ich habe eine sehr bunte Berufsbiografie. Ich habe ursprünglich einmal Rauchfangkehrer gelernt, bin dann LKW gefahren, bin dann Reisebus gefahren und habe dann Psychologie studiert. Und jetzt habe ich es beruflich mit Leichen zu tun. Dr. Prein und der Tod. Bekenntnisse eines Thanatologen. Feature von Günther Keindelsdorfer. Wer zu sterben gelernt hat, den drückt kein Dienst mehr. Nichts mehr ist schlimm im Leben für denjenigen, dem die Erkenntnis aufgegangen ist, dass es kein Unglück ist, nicht mehr zu leben. Michel de Montaigne. Beruflich bezeichne ich mich als Thanatologen. Die Thanatologie ist ganz einfach die Wissenschaft zum Tod, Sterben und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Das klingt hochsperrig und kompliziert und theoretisch, ist aber ganz praktisch und brauchbar. Ich biete auch Seminare und Kurse an und vor allem Letzte-Hilfe-Kurse an. Und in diesen letzten Hilfekursen erfahren die Menschen zum Beispiel, wie wichtig es sein kann, dass man sich noch einmal leiblich von einem geliebten, verstorbenen Menschen verabschiedet. Wir sind jetzt da im Krankenhaus Hitzing in der pathologischen Abteilung und wir besuchen da jetzt die Jacqueline Neuwirth. Die Jacqueline hat bei mir vor einigen Monaten einmal ein Tagesseminar besucht, eine Fortbildung, und die Jacqueline werden wir jetzt kennenlernen und werden kennenlernen, wie ihre Arbeit ausschaut, wie es ihr geht dabei und was sie so macht. Sie arbeitet hier als Obduktionsassistentin. Hallo liebe Jacqueline, grüß dich. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir bei dir sein dürfen in deiner Pathologie, wo du arbeitest. Wir sind jetzt im Vorraum eigentlich zu den Obduktionsräumen. Und jetzt würde uns sehr interessieren, wenn du uns jetzt deine Welt ein bisschen vorstellen würdest, wie es dir so geht und wie die Welt so ausschaut. Gerne zeige ich euch das. So, wir sind jetzt im Seziersaal. Wir haben hier drei Tische. Das, was Sie hier hören, ist die Lüftung. Die ist wichtig für uns Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Tische sind aus Metall. Der zweite Tisch ist höhenverstellbar, das ist sehr gut für uns. Und ja, hier arbeite ich. Die Zeit ist ein Fluss, ein ungestümer Strom, der alles fortreißt. Jegliches Ding, nachdem es kaum zum Vorschein gekommen, ist auch schon wieder fortgerissen. Ein anderes wird herbeigetragen, aber auch das wird bald verschwinden. Marc Aurel. Also der normale Ablauf ist so, wenn wir eine Meldung bekommen, dass jemand verstorben ist, hat der Verstorbene eine dreistündige Totenruhe. Danach holen wir ihn von den Exodusraum, kommt zu uns in die Kühlräume. Am nächsten Tag gehen die Pathologen dann die Krankengeschichte durch. Ist etwas unklar, muss obduziert werden, ansonsten natürlich nicht. Er bleibt so lange in der Kühlkammer, bis sich dann die Bestattung oder Angehörige melden. Angehörige können das Gewand bringen, wir ziehen an, wir versorgen den Verstorbenen und wenn die Bestattungen dann kommen, werden sie dann halt am Friedhof gebracht und beerdigt. Man stelle sich eine Anzahl Menschen vor, in Ketten geschlagen, die alle zum Tode verurteilt sind, von denen alle Tage einige vor den Augen der anderen erdrosselt werden. Die übrig bleiben, erkennen ihre eigene Lage in der ihrer Schicksalsgenossen. Sie betrachten einander mit Schmerz und ohne Hoffnung, wartend, bis die Reihe an ihnen ist. Das ist ein Gleichnis vom Zustand der Menschen. Blaise Pascal. Wir sind hier im Kühlraum, hier werden die Verstorbenen versorgt und ich ziehe mir jetzt die Handschuhe an. Jacqueline, wie viele Verstorbene sind jetzt im Moment hier in diesen Kühlräumen? Also im Moment haben wir 33. Wie war das für dich am Anfang in diesem Beruf, das erste Mal einen toten Körper wirklich so zu berühren und dann müsst ihr ja intensiv damit umgehen, vielleicht müsst ihr auch reinschneiden. Wie war das für dich? Natürlich war es ungewohnt, der Körper ist kalt, es ist doch was Fremdes, man ist es nicht gewohnt, aber Berührungsängste sind es keine. Natürlich, wenn man das erste Mal in den Körper reinschneidet, ist das schon eine Herausforderung. Bei mir war das Interesse halt sehr groß an der Medizin. Einen guten Zugang zum Tod habe ich auch, also für mich war es eigentlich spannend. Wir sehen jetzt in diesem Kühlfach drei Verstorbene liegen. Und es ist trotzdem immer wieder, auch wenn ich, so wie ich selber das schon jahrelang mache, immer wieder befremdlich, wenn man sich bewusst wird, dass das vor ein paar Stunden, vielleicht vor ein paar Tagen noch lebende, aktive Menschen waren, mitten im Leben stehend, sich in die Zukunft entworfen haben, vielleicht gedacht haben, was sie heuer zu Weihnachten tun und jetzt hier völlig leb- und reglos vor uns liegen. Mein Name ist Professor Dr. Walter Ulrich. Ich bin Abteilungsvorstand des Pathologischen Institutes im Krankenhaus Hietzing seit 1995. Der Arbeitsalltag in der Prosektur beginnt in der Früh. Es werden die Verstorbenen zur Obduktion vorbereitet und anschließend wird dann mit der Obduktion begonnen. Wenn es notwendig ist, werden auch die dazugehörigen klinischen Kollegen eingeladen, bei der Obduktion präsent zu sein, weil man hier Unklarheiten bezüglich der Todesursache besser diskutieren kann. Also Obduktionsassistentin ist schon ein sehr spezieller Beruf. Ich hatte schon viele Berufe, also ich bin gelernte Friseurin, war dann bei der Straßenreinigung, bei den Schwimmbädern. Dann habe ich zwei tolle Kinder bekommen, war in Karenz und in der Karenzzeit hat sich das dann wirklich für mich festgelegt, ich möchte das machen, habe mich dann wirklich im Internet erkundigt, wie ich zu den Ganzen komme. Ja, und im September habe ich dann die Ausbildung begonnen und jetzt bin ich gelernte Obduktionsassistentin. Die Obduktionsassistentinnen bereiten die Verstorbenen zur Obduktion vor. Sie richten das entsprechende Instrumentarium her, was wir brauchen zur Obduktion, und sie assistieren während der Obduktion. Das heißt, sie gehen auch den Ärztinnen und Ärzten zur Hand, wenn die Entnahme eines Organs sich als schwierig gestaltet oder die Körperflüssigkeiten austreten, dann sind sie natürlich hier behilflich und um entsprechende auch Reinigungsarbeiten vorzunehmen. So, wir sind hier jetzt bei den Instrumenten. Diese sind sehr wichtig, ohne denen können wir nicht arbeiten. Es gibt hier zum Beispiel das Barenchymmesser, das Hirnmesser. Wir haben ein Knorpelmesser, das ist für kräftige kleine Schnitte. Wir haben hier eine Säge. Und natürlich haben wir auch zum Beispiel einen Schädelsprenger, der ist eben wichtig fürs Öffnen des Schädeldaches. Die Säge ist wichtig, weil wir eben mit denen das Brustbein aufschneiden können. Wir haben Hammer, Stemmeisen, eben für die Wirbelsäule zum Aufkappen. Mit denen kann man eben Metastasen sehr gut suchen, das ist wichtig für die Befundung. Verschiedene Instrumente wie noch weitere Zangen, Scheren. Ja. Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. Ludwig Wittgenstein. Tote Körper sind für mich überhaupt nicht unheimlich. Das ist für mich eine Materie wie jede andere, die für Lehre und Forschung zur Verfügung steht, beziehungsweise auch eine Notwendigkeit, um eben postmortal die Todesursache zu bestätigen, beziehungsweise die Todesursache zu klären. Die Obduktion ist eigentlich ein Instrument der Qualitätssicherung in einem Krankenhaus. Wir sind jetzt da im Verabschiedungsraum, wo sich ja hinterbliebene Angehörige vielleicht noch einmal von ihrem Verstorbenen verabschieden können, der im Krankenhaus verstorben ist. Jacqueline, du begleitest Menschen dabei, wenn sie sich noch einmal leiblich verabschieden wollen. Mhm. Hältst du das für wichtig, dass Menschen dazu eingeladen werden? Wie siehst du das, dass sich Menschen noch einmal leiblich von einem verstorbenen Angehörigen verabschieden können? Also ich finde eine leibliche Verabschiedung sehr wichtig. Es ist sehr hilfreich für einen Trauerprozess. Bei einer leiblichen Verabschiedung kann man einfach noch einmal den Menschen sehen und berühren, was wirklich wichtig ist für viele Menschen. Es ist ein guter Schritt, ein erster Schritt in Richtung Trauerbewältigung, finde ich sehr wichtig. Meinen Tod stelle ich mir ruhig vor. Ich wünsche, dass ich alt werde und irgendwann friedlich einschlafe. Das wäre natürlich das Schönste. Ich glaube, das möchte dann jeder. Also mein Tod soll möglichst schnell gehen, sage ich. Ich möchte nicht unbedingt lange herumlaborieren und leiden. Das möchte ich nicht. Also mein Traumtod wäre ein sekundenschneller Tod. Durch Herzinfarkt, Pulmonalembolie oder was auch immer. Es gibt Infarkte, die sehr, sehr schmerzhaft sind und die man knapp überlebt. Und es gibt eben den Sekundenherztod, der innerhalb sogar einer Bruchteil einer Sekunde zum Tode führt. Das geht rucki zucki, also man wird bewusstlos. Also das Hirn kann maximal 4 Minuten ohne Sauerstoff sein. Aber wenn plötzlich die Zufuhr stoppt, dann tritt er sofort eine Bewusstlosigkeit ein. Ein paar Sekunden. Ja, also das ist so anzunehmen, aber da merkt die entsprechende Person nichts mehr davon. Im Meer des Lebens, Meer des Sterbens, in beiden müde geworden, sucht meine Seele den Berg, an dem alle Flut verebbt. Buddhistische Weisheit. Hier ist der Eingang, wo die Angehörigen in den Verabschiedungsraum gehen können. Hier liegt dann der Verstorbene, schön zugedeckt auf einem Polster. Wir zünden Kerzen an. Wir schauen, dass das Ambiente so gut wie möglich schön ist. Ja, und dann haben die Angehörigen die Chance, sich leiblich zu verabschieden. Ich habe mich also mit den Nahtod-Erlebnissen noch nicht wirklich intensiv beschäftigt, aber ich habe viel darüber gelesen, dass es zu einer Glückshormon-, also Endorphinausschüttung, unmittelbar in der Sterbephase kommen kann und dass das eventuell auch ein schöner Augenblick ist. Die Glückshormone sind flüchtige Hormone, die kann man bei der Obduktion also nicht wirklich sehen oder nachweisen. Das ist ist auch nicht unsere Aufgabe, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass, wenn der Tod unsere Augen schließt, wir in einem Lichte stehen, von welchem unser Sonnenlicht nur der Schatten ist. Arthur Schopenhauer. Also ich glaube, dass nach dem Tod schon noch etwas gibt. Natürlich der Körper nicht. Der Körper ist tot. Hier ist wirklich alles verloren. Aber irgendein Teil von uns ist sicher irgendwo, daran glaube ich. Die Seele nach dem Tod, das ist ein schwieriges Problem. Das ist natürlich, das geht sehr in die Theologie hinein. Aber ich bin überzeugt, dass der Tod ein neuer Durchbruch ist in einen neuen energetischen Zustand. Ich glaube doch, dass etwas von uns überbleibt, in eben einer Sphäre, die wir nicht als lebende Menschen begreifen können. Es ist nicht alles aus, ja. Es gibt Forschungen, wo die Hirnmikrowellen sozusagen in der Atmosphäre noch weiter schweben. Und ich glaube, dass also ein Rest von uns überbleibt, eben in einem anderen Kontext als Raum und Zeit. Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Romano Guardini. Also hier sind wir jetzt in den Raum, wo wir die Verstorbenen einsagen. Das heißt, wir waschen sie, wir ziehen sie an, wir frisieren sie. Hin und wieder kommt es vor, dass wir sie schminken und werden eben hergerichtet. Und die Bestatter holen sie ab und dann werden sie bestattet. Also meine Eltern haben sich relativ rasch nach meiner Geburt scheiden lassen und ich bin dann zu meiner Großmutter gekommen, bin dort aufgewachsen. Polham heißt diese kleine Ortschaft, das ist im Bezirk Christkirchen in Oberösterreich, also es ist ganz am Land. Meine Oma hat ein Haus ganz am Waldesrand, ganz bescheiden. Sie hatte eine Kuh und ein Schwein und ein paar Hühner, war so, heute würde man sagen, Selbstversorger. Und meine Oma war sehr gläubig und katholisch, hat aber so das Bild des guten Gottes mir vermittelt. Ich bin auch immer mit in die Kirche gegangen sonntags, das war ganz klar. Und das Thema Tod und Sterben war auch immer präsent in der Zeit bei meiner Großmutter. Ich bin mit meiner Großmutter sehr viel zu dem einen oder anderen Nachbarn gegangen, wenn da jemand im Haus verstorben ist. Damals wurden die Verstorbenen noch zu Hause aufgebahrt, weitgehend. Und ich bin da sehr oft von einem Bauern zum anderen mitgegangen, den nochmal zu besuchen, ihn nochmal angeschaut. Das war oft auch ein bisschen unheimlich, wie die aufgebahrt waren in diesen Kerzen. Und ich kann mich noch erinnern an einen Besuch bei einem Bauernhaus, wo da ein Verstorbener gelegen ist. Und ich glaube, weil es vielleicht Sommer war, jetzt hatte man so eine Art Moskitonetz über das Bett gespannt und hinter diesem Schleier des Moskitonetzes lag dieser bleichweiße verstorbene Bauer und die Kerzen und der Geruch von Weihrauch und Blumen, das habe ich mir gut gemerkt, aber es war sozusagen nie von meiner Großmutter ein schrecklich gezeichnetes Bild oder ich habe das in gute Erinnerung, in ein Stück weit Normalität. Warum sich mit dem Gedanken an den Tod herumquälen? Schließlich ist der Tod nichts anderes als die Rückkehr in die Natur, in der alle Dinge zusammenfließen. Norberto Bobbio. Der Tod und das Sterben, obwohl ich das bei meiner Großmutter, so wie man halt von außen betrachtet es sehen könnte, ja, als normal zum Leben gehörig erlebt habe, war es trotzdem so, dass dann später als ja, 6-, 7-, 8-, 9-Jähriger mir Todesangst schon sehr vertraut war, um zu sagen, also hat sehr intensiv in meiner Seele angeklopft. Ich kann mich an viele Nächte im Bett erinnern, wo ich Angst hatte, dass ich vielleicht lebendig begraben werden könnte. Also diese Fantasien kenne ich als Kind. Ich glaube, das kennen viele Eltern von Kindern, wo dieses Thema plötzlich auftaucht. Also das ist mir auch sehr vertraut. Todesangst war mir als Kind durchaus schon vertraut. Also ich habe eine sehr vielfältige Berufsbiografie, vom Rauchfangkehrer über den Lkw-Fahrer zum studierten Psychologen und zum Bestatter. Und zum Beruf des Bestatters bin ich so gekommen, in meiner Tätigkeit der Krisenintervention beim Roten Kreuz. Ich war ja 15 Jahre ehrenamtlicher Sanitäter beim Roten Kreuz und habe dann Ende der 90er Jahre diese Kriseninterventionsausbildung gemacht. Die Krisenintervention in diesen Rettungsdiensten hat die Aufgabe, sich um Hinterbliebene, um akut Betroffene, um Trauernde vielleicht zu kümmern. Und so der klassische Einsatzfall als Kriseninterventionsmitarbeiter war, der Familienvater verstirbt an einem plötzlichen Herztod. Die Einsatzkräfte, Notarztkräfte können das Leben nicht mehr retten und man fährt als Kriseninterventionsmitarbeiter dahin und steht dann vor folgender Situation: hier der Verstorbene, daneben die hilforientierungslosen Angehörigen, beides in einem Raum schauen und halten zu müssen, zu wissen, ich kann nichts leichter machen, ich kann kein Gramm Schmerz wegnehmen, war eine große Anforderung, das mit auszuhalten. Und da ist dann das Interesse so aufgetaucht in mir, die Neugier, was passiert jetzt eigentlich mit dem Verstorbenen, wo kommt er hin, was passiert mit den Hinterbliebenen in den nächsten Tagen. Und da war klar, die Berufsgruppe, die da am dichtesten dran ist, ist der Bestatter. Und zu dieser Zeit damals habe ich schon in Linz, in der großen Stadt, gelebt und habe als Busfahrer gearbeitet und bin dann in Linz in die Bestattung reingegangen und habe gefragt, wie man Bestatter wird. Und die haben gemeint, ja, indem man einfach anfängt, so eine Ausbildung gibt es schon, eine kleine, die kann man dann aber erst hinten, macht man später, wenn man mal gesehen hat, ob man das kann oder will. Und dann habe ich gefragt, ob ich anfangen kann, und die haben tatsächlich gerade jemanden gebraucht. Und jetzt habe ich sofort dort angefangen und habe dort meine ersten Erfahrungen gemacht. Wir können angesichts des Todes nicht in fatalistischer Weise sprechen, Gott will es. Wir müssen das andere hinzusetzen, Gott will es nicht. Der Tod zeigt an, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern dass sie der Erlösung bedarf. Dietrich Bonhoeffer. Ich bin ja immer schon auch in meiner Arbeit als Sanitäter beim Roten Kreuz im Rettungsdienst mit dem Tod konfrontiert worden und ja, viele Todesfälle miterlebt. Beim Roten Kreuz ist man natürlich immer unter Hochdruck, denn es geht ja darum, Leben zu retten. Es geht um Sekunden, Minuten. Ich habe viele Reanimationen, also Wiederbelebungen miterlebt, auch Verkehrsunfälle, und man hat halt nie gewusst, was erwartet jetzt einen. Man wird zu einem Verkehrsunfall gerufen, fährt hin, es ist vielleicht 4 Uhr morgens, das Auto ist gegen die Hauswand geknallt und man nähert sich diesem Fahrzeug mit dem Handscheinwerfer und es sitzt ein Mensch auf dem Fahrersitz und ist enthauptet. Und solche Bilder. Als Bestatter ist das ein bisschen anders, weil man natürlich weiß, dass wenn man jetzt wohin fährt, der Mensch ist tot, das ist einmal definitiv. Es hat keine Eile in diesem Sinne, man muss jetzt nicht, ob man jetzt um 5 vor 5 oder um 5 nach 5 an dieser Stelle ist, spielt das nicht so eine Rolle. Und mit der Zeit bekommt man dann auch dahingehend eine Routine, weil man sich die Bilder schon vorstellen kann, wenn jetzt eine Meldung kommt, dass sich jemand auf die Gleise der Eisenbahn gelegt hat, in suizidaler Absicht, dann weiß man schon nach ein paar Jahren, welches Bild einen da jetzt vermutlich erwartet, und das trifft dann auch meistens zu. Alle Wege haben ein Ende, ein frühes oder spätes Ziel. Drum fallt im tiefsten Schmerz die Hände und sprich in Demut, wie Gott will. Aus dem jüdischen Buch Kohelet. Schrecklich sind oft Bilder, wenn an einem Körper etwas nicht mehr an der Stelle ist, wo es sein soll. Oder wenn Gliedmassen in einer Weise entstellt sind, was man so im normalen Leben nie bei einem Menschen sieht. Wenn etwas nicht, um es ganz erlaubt zu sagen, nicht mehr an seinem Platz ist. Das kann sehr erschrecken, hat auch sehr etwas Unheimliches, etwas Skurriles auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Besondere an diesem Beruf ist natürlich dann, dass man in Fühlungnahme geht mit diesem Körper. Man muss den dann irgendwie auf die Trage schaffen und abtransportieren und dann auch im Bestattungsinstitut den Leichnam wieder in einen Sarg betten, soweit, und alles versorgen, bis halt dann die Beerdigung oder was auch immer geschieht, gemacht werden kann. Und das sind schon besondere Eindrücke, aber da passiert auch etwas, was psychologisch klar ist. Man nennt das Habituation, also Gewöhnung. Und indem man schon über die Bilder ein bisschen Bescheid weiß, die man vielleicht antrifft, wenn man alarmiert wird und zu einem Unfall oder zu einem Selbstmord gerufen wird oder Suizid gerufen wird, Selbstmord darf man nicht mehr sagen, dann weiß man schon ungefähr, was einen erwartet. Das schützt. Was auch schützt, ist, dass gerade bei schrecklicheren Todesbildern meistens ausschließlich Einsatzkräfte dort vor Ort zugegen sind. Und das schafft ein Stück weit Distanz von Emotionen. Es ist immer dramatischer, an einer Unfallstelle oder einen Verstorbenen zu Hause abzuholen, der normal verstorben ist, aber wo Angehörige zugegen sind, wo Emotionen da sind. Der Tod, wenn wir ihn fürchten, ist eine dauernde Beunruhigung für uns. Diese Last kann uns nicht abgenommen werden. Von allen Seiten kann er uns überfallen. Es nützt nichts, wenn wir, wie in verdächtigem Gelände, den Kopf unaufhörlich hierhin und dorthin drehen. Er hängt immer über uns, wie der Felsblock über dem Haupte des Tantalus. Michel de Montaigne. Ich habe mir auch die Berufsgruppen, diese Leichenberufe, Bestatter und Leute, die in der Pathologie arbeiten, auch in meiner Feldforschung, in meinem Dissertationsprojekt auch angeschaut. Und da war zu beobachten, dass es einen sehr wichtigen Bewältigungsmechanismus gibt, nämlich so wenig wie möglich über das Vorleben des Verstorbenen zu erfahren. Wir haben viele Bestatterkolleginnen und Kollegen in den Interviews, in den Gesprächen, die ich mit ihnen geführt habe, erzählt, glaubhaft vermittelt, sie haben noch nie einem Verstorbenen ins Gesicht gesehen. Und ich habe dann einen Selbstversuch unternommen und habe versucht, einen Verstorbenen nicht mehr ins Gesicht zu sehen, und das funktioniert. Ich kann Verstorbene schön machen, herrichten, in den Sargbetten ankleiden, frisieren, und ich muss ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich kann vorbeisehen, das ist möglich. Bei mir ist das anders gewesen. Ich habe immer den Verstorbenen ins Gesicht gesehen und ich muss auch heute das noch tun. Ich kann nicht anders. Das hat etwas mit Kontaktaufnahme irgendwie zu tun, obwohl es natürlich dann, wenn man jemanden ins Gesicht sieht, die Person in den Vordergrund tritt. Ein Gesicht ist ein Gesicht. Was anderes wie eine Hand oder ein Fuß. Ich bin jetzt am St. Barbara Friedhof in Linz. Das ist ein ganz entspannender Friedhof, der ist 1785 bereits gegründet worden. Und ich besuche jetzt da den Herrn Clemens Frasch und die sichen schon daherflitzen mit seinem elektrischen Roller, mit dem düster immer am Friedhof herum. Und den werden wir jetzt ein bisschen sprechen. Auf diesem Friedhof beim Clemens Frasch habe ich in der Abschiedshalle auch schon letzte Hilfekurse abgehalten. Ich bin hier seit 10 Jahren als Friedhofsverwalter tätig und habe dort wirklich meinen Traumjob gefunden, wenn man das so sagen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch für Außenstehende, die mit dem Friedhof nichts zu tun haben. Und auf dieser großen Fläche, auf unseren 12 Hektar, gibt es tausende Bäume und Sträucher. Es gibt verschiedenste Tierarten. Wir haben 28 hier brütende Vogelarten, für die wir auch wieder Nistkästen setzen. Wir haben Bienenvölker, haben einen eigenen Honig. Wir arbeiten mit Kultur, Kunst der Gegenwart. Wir versuchen Live-Musik mit der Anton Bruckner Uni, mit Studierenden wieder in die Abschiedsfeier zu etablieren. Also es gibt so viele Themenfelder, die mich interessieren, die den Job spannend machen und für die ich auch hier Gott sei Dank die Möglichkeiten habe. Wenn man da so über den Friedhof geht, wie jetzt da am St. Barbara Friedhof in Linz, und so die Grabsteine anschaut, die Namen, die Geburtsdaten vor allem und die Sterbedaten, da schau her. 1984 geboren, 2003 verstorben. Ja. Es trifft jeden, jederzeit kann es treffen. Gell? Man erlebt das sehr deutlich, die Unverfügbarkeit des Lebens. Auch da stehen wir vor die Kindergräber. Boah, das berührt. 3 Jahre alt, nicht einmal schon her, die Ida. Der Benjamin, 2 Jahre. Berührt eine ganz andere Dimension plötzlich in uns. Wir haben im Bereich der Urnenbeisetzung sehr, sehr viele neue Anlagen geschaffen in den letzten Jahren. Dort geht der Trend, wenn man so sagen kann, oder die Entwicklung eindeutig in Richtung der Beisetzung der Urne im Erdboden in einer sogenannten Bio-Urne, die sich über die Jahre zersetzt und eben dann langsam ins Erdreich aufgeht, so wie es bei einer Sargbestattung ebenfalls ist. Und in dem Bereich Erdurnenbestattung haben wir die verschiedensten Dinge schon probiert. Das aktuelle Projekt ist mit dem Künstler Arnold Rheintaler, einen Apfelbaum-Urnengarten zu gestalten. Auf einer freien Wiesenfläche des Friedhofs sind so 15, 20 Apfelbäume gesetzt worden. Und zu Füßen dieser Apfelbäume können die Urnen beigesetzt werden. Und als Grabzeichen wird ein Apfelkern draufgelegt. Auf diesen werden dann Namen oder der entsprechende Spruch graviert. Menschen, die bei einem Baum beigesetzt werden wollen, beziehungsweise ihre Angehörigen, haben eben dann das Gefühl, dass eine gewisse Form des Weiterlebens im Baum, vor dem man dann steht, beim Trauern und beim Besuch an der Grabstätte, dieser Baum einen Teil aufnimmt, auch des Verstorbenen. Der Tod wird unsichtbarer in der Gesellschaft. Wenn man jetzt die Leichenwagen anschaut oder die Bestattungsfahrzeuge anschaut, werden sie grau und teilweise weiß. Wobei hier, glaube ich, nicht die Sichtbarkeit der Hintergrund ist, sondern einfach, dass der Tod seine Farbe gewechselt hat. In den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war er eindeutig noch schwarz, dominierend dunkel. Wir selbst haben unsere Abschiedsräume jetzt vor 10 Jahren umgebaut und sind in ganz helle Töne, warme Töne und auch Erdtöne gegangen. Diese Schwere des Schwarzes ist eigentlich vorbei in der Bestattungskultur. Das trifft sich besser mit dem christlichen Auferstehungsgedanken. Und heute ist es auch viel klarer, auch in der Trauerliturgie, in der Ansprache von Trauerrednern, dass es ja bei der Trauerfeier um die Hinterbliebenen geht oder mehr um die Hinterbliebenen geht. Und denen will man auch mit diesen hellen Farben mehr die Hoffnung geben, als sie noch in ihrer Trauer runterzudrücken mit diesen dunklen Farben. Es sind aber einige Prominente da am Friedhof. Adalbert Stifter war auch nur ein Sterblicher, wo er eine schöne Grabstätte hat. Der ständige Kontakt mit Tod und Trauer hilft privat nur wenig im Umgang mit Tod und Trauer. Im Beruf wickelt man das professionell, freundlich, pietätvoll ab. Wenn dann im näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis etwas passiert, ist man genauso betroffen wie jeder andere. Vielleicht mit dem kleinen Vorteil, dass man die organisatorischen Dinge besser kennt, die da zu tun sind. Ich denke da an den Tod eines Kindes in der Nachbarschaft vor einigen Jahren oder den Tod meines Onkels. Ich bin dann genauso betroffen von Gefühlen wie Hilflosigkeit, Trauer, wie jeder andere Mensch auch. Als der Zen-Meister erfahren hatte, dass sein ältester Sohn ums Leben gekommen war, weinte er bitterlich. Einer seiner Schüler wandte sich an ihn: »Warum weint ihr, Meister? Ihr lehrt doch, dass alles Illusion ist.« Der Meister erwiderte: »Ja, du hast recht, in der Tat ist alles Illusion. Und der Tod eines Kindes ist die größte dieser Illusionen.« Genau. So, aber jetzt fangen wir an, offiziell. Guten Morgen. Danke, freut mich, dass da sind alle. Sind wir eben ja du, gell, passt das, Martin. Wir haben da gerade mehr in diesen Räumlichkeiten, das haben wir das erste Mal heute. Im Letzte-Hilfe-Kurs setzen wir uns auch ganz intensiv mit dem toten Körper, mit dem Leichnam auseinander und wir führen da eine Auseinandersetzung, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Anfang sehr ungewöhnlich vorkommen mag. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem sogenannten Leichentabu. Die Menschheit dürfte irgendwann in ihrer Geschichte, in ihrer Entwicklung den Leichnam mit einem Tabu belegt haben. Ethnologen, Anthropologen gehen davon aus, dass die Entwicklung von Tabuvorschriften in der Menschheitsgeschichte urweit zurückreicht und das Leichentabu dürfte so etwas sein. Wenn die Menschheit etwas mit einem Tabu belegt, dann hat das ja einen Sinn, da ist irgendeine Idee dahinter. Und die Idee des Leichentabus dürfte tatsächlich die sein, um vor Bedrohung und Gefahr zu schützen. Und besonders die Berührung eines Verstorbenen hat man sich als bedrohlich vorgestellt. Darum ist das Leichentabu in erster Linie ein Berührungsverbot. Und ich mache auch viele Seminare und Fortbildungsveranstaltungen für Berufskräfte, die immer wieder mit toten Körpern in Berührung kommen, Pflegeeinsatzkräfte. Und nicht wenige dieser Berufsangehörigen sagen mir, dass, obwohl sie zum Beispiel im Umgang, in der Begegnung mit dem toten Körper Handschuhe anhaben, wie es üblich ist natürlich in diesen Berufen, sie nachher manchmal so das Gefühl haben, sie möchten sich ein paar Mal mehr die Hände desinfizieren, als würde ihnen etwas anhaften. Und da könnte man schon sagen, das ist so ein Stück weit diese Dimension des Leichentabus, die da in diesen Menschen in dem Moment spürbar wird. Dieses Leichentabu wohnt in ganz tiefen Seelenschichten in uns. Rational haben wir so kaum Zugang, kann aber in dieser Begegnung mit dieser archaischen Dimension des körpergewordenen Todes sofort spürbar werden. Seite 6, ja. Der erste Satz ist gleich ganz wichtig aus der Krisenintervention, aus der Notfallpsychologie. Lindern heißt auch verhindern. Der Leichentabu-Begriff vereint auch zwei Gegensätze in sich, nämlich einerseits unrein gefährlich, andererseits heilig geweiht. Das ist ja auch eine Empfindung, die sofort in uns auftaucht. Viele von uns kennen das. Wenn wir einen Raum betreten, wo ein Verstorbener liegt, gehen wir schon ganz anders rein. Ruhiger, leiser, betretener, andächtiger. Es entsteht ganz schnell das Gefühl der heiligen Scheu. Und Freud meinte mit dem Begriff der heiligen Scheu, das haben wir dem Numinosen gegenüber. Dem Numinosen, dem offenbar spürerahnbar werden einer außerweltlichen, mich übersteigenden Macht. Und wenn wir in einen Raum hineingehen, wo ein Verstorbener liegt, wird uns sozusagen in Form dieses toten Körpers, dieses körpergewordenen Todes, diese außerweltliche, mich bei Weitem übersteigende, mir nicht rational zugängliche Macht des Todes offenbar und sichtbar und erahnbar, demgegenüber ich nichts ausrichten kann und nichts bin als Staub und Asche, und demgegenüber erleben wir sehr schnell das Gefühl der heiligen Scheu. Und diese Ambivalenz drückt sich auch wunderbar in einem Begriff aus, nämlich in dem Begriff der Pietät, denn Pietät ist nichts anderes als ein Synonym für Ehrfurcht. Und da drinnen haben wir wunderbar diese Ambivalenz Ehre und Furcht. Zu meinen Letzte-Hilfe-Kursen kommen ja nicht nur alle interessierten Menschen, sondern auch Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Und eine, die mit dem Tod beruflich sehr intensiv zu tun hat, ist die Heidi Bruckner, eine Bestatterin aus Wolfern bei Steyr. Und die besuchen wir jetzt bei ihrer Arbeit und schauen, was sie so macht, wie es ihr so geht. Hallo, grüß dich, Heidi. Hallo, Martin, grüß dich. Du bereitest da gerade eine Aufbahrung vor, es scheint genau. Da bald ein Begräbnis zu geben. Genau, richtig. Also bei uns in Wolfern ist es so üblich, dass eben am Tag vor dem Begräbnis die Aufbahrung stattfindet. Das heißt, um 9 Uhr ist der Sarg hier in der Aufbahrungshalle aufgebahrt. Die Angehörigen haben den ganzen Tag Zeit, Abschied zu nehmen hier am Sarg, bis 19 Uhr oder 19.30 Uhr, wo dann die Totenandacht beginnt. Dann wird die Aufbahrungshalle geschlossen. Es ist so von meiner Seite, was wird gemacht bei der Aufbahrung? Wir bringen den Sarg her, sprich den Verstorbenen. Wir sprechen mit der Gärtnerin alles ab, dass die Blumen da sind, dass alles korrekt geliefert wurde, dass die Kranzschleifen korrekt geschrieben sind. Es wird nochmal Besen rein gekehrt von uns, die Kerzen entzündet und alles kontrolliert, was sich die Angehörigen gewünscht haben und im Auftrag eben angegeben haben, was sie möchten. Bei unserem Land ist es schon großteils so, dass noch alle sehr gläubig sind, dass die meisten Begräbnisse noch kirchlich sind, dass am Vorabend des Begräbnisses noch eine Abendandacht gestaltet wird, dass man zum gemeinsamen Gebet zusammenkommt, ein Rosenkranzgebet gesprochen wird. diese Verabschiedung, dieser Totenandacht kann genauso persönlich gestaltet werden mit individueller Musik über CD oder eine PowerPoint-Präsentation. Also da ist alles möglich. Nirvana ist die endgültige Dimension des Lebens. Ein Zustand von Gelassenheit, von Frieden und Freude. Es ist kein Zustand, den du nach deinem Tod erlangst. Du kannst Nirvana jetzt gleich beim bewussten Atmen, Gehen und Tee trinken berühren. Thich Nhat Hanh, ein buddhistischer Mönch aus Vietnam. Trauten Mitmenschen zu begegnen, ist die große Herausforderung für uns. Ich will den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in meinen Letzte-Hilfe-Kursen vermitteln, dass es in dieser Begegnung viel mehr um eine eigene innere Haltung geht, als um irgendwelche Rezepte oder fertigen Sätze. Es geht viel mehr in der Begegnung mit Betroffenen darum, auch bei sich selbst zulassen zu können, was wir in dieser Begegnung vorfinden. Und was werden wir vorfinden? Hilflosigkeit, Ohnmacht, Sprachlosigkeit. Und wir dürfen als Mitmenschen genauso hilf- und sprachlos sein. Ein Mann, den ich nie kennengelernt habe, kann uns ein wunderbares Beispiel sein, was diese eigene Hilf- und Sprachlosigkeit betrifft. Ein lieber Freund von mir, da ist die Tochter mit 11 Jahren an Krebs verstorben. Und mein Freund hat dann erzählt, es war dann natürlich eine spannende Angelegenheit, als er nach 5 Wochen wieder zurück in die Arbeit gegangen ist. Die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit haben ja gewusst, was passiert ist, dass die Tochter verstorben ist. Und er hat gesagt, die Kolleginnen und Kollegen haben so reagiert, wie viele in seinem Umfeld reagiert haben, haben zur Seite gesehen, hat betreten weggeschaut. Man hat so getan, als würde man hier konzentriert arbeiten und man übersieht ihn. Natürlich machen die das nicht aus Bosheit, sondern aus einer großen Unsicherheit heraus. Vielleicht sage ich so einen Blödsinn und stürze ihn noch mehr ins Unglück und richte erst recht etwas an. Und mein Freund hat dann erzählt, ein Kollege von ihm, der hat da auf einer Maschine gearbeitet und sieht meinen Freund, dass der des Weges kommt. Und dieser Mann hat die Arbeit niedergelegt, ist auf meinen Freund zugegangen, ist vor ihm stehen geblieben, hat ihn mit feuchten Augen angesehen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und mein Freund hat gesagt, das war die schönste Begegnung, die er von der Erkrankung seiner Tochter bis dorthin nach dem Tod gehabt hat. Und dieser Mann kann uns genau das Beispiel sein, worauf es ankommt in der Begegnung mit Betroffenen, dass wir genauso hilf- und sprachlos sein dürfen. Und was dieser Mann ganz einfach gelebt hat, war, und dazu sind wir eingeladen, es kommt auf unsere authentische, ehrliche Begegnung an. Man möchte so viel sagen, man hat so viele Sätze im Kopf, man denkt, man muss etwas Tröstendes wissen, aber diese tröstenden Sätze, die gibt es nicht und die sind meistens ein Vertrösten. Aber diese ehrliche, aufrichtige Begegnung und auch sagen zu können, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber ich weiche dir nicht aus, ich sehe dich an, ich bin vor dir und ich bin bereit, für dich da zu sein. Auch wenn du es nicht willst, dann ist es auch gut, dann gehe ich wieder zur Seite. Aber grundsätzlich bin ich bereit. Und diese Begegnungen mit solchen Menschen, das kann in aller Not vielleicht auch trösten. Wie alles so still ist drüben in der Unendlichkeit. Wie leise ziehen die Welten. Wie still schimmern die Sonnen. Der große Ewige ruht wie eine Quelle mit seiner überfließenden, unendlichen Liebe mitten unter ihnen und erquickt und beruhigt alles. Jean-Paul. Ich würde gern so sterben wie mein Großvater. Er hatte ein langes, erfülltes Leben, war bis zuletzt bei klarem Bewusstsein, ist im Kreise seiner Familie zu Hause friedlich eingeschlafen. Und wir hatten alle die Möglichkeit, uns nochmal bei ihm zu verabschieden. Und ich würde für mich, für mein Sterben, das genauso wünschen. Alle Wesen existieren nur vorübergehend. Vor der Geburt sind sie unmanifestiert. Bei der Geburt nehmen sie dann eine manifestierte Form an. Und bei ihrem Ende werden sie wieder unmanifestiert. Was an alledem sollte einen bekümmern? Das Bekümmertsein über das Vorübergehende erschöpft nur deine Energie. aus der hinduistischen Bhagavad Gita. Auf die Frage, wie sie sterben möchten, sagen viele, sie möchten schnell sterben, plötzlich sterben, um das nicht mitzubekommen. Gegenwärtig können wir doch feststellen, dass eher ein, wie soll ich sagen, säkularisierteres Todesbild auch irgendwie sich etabliert und für viele Menschen der Tod das Ende bedeutet, das Ausgelöschtsein, das nichts bedeutet. Und ich denke, dass manche so das in sich spüren können oder für sie das tragfähig genug ist, zu wissen, okay, ich bin nachher ohnehin weg und ausgelöscht und ich weiß auch nichts mehr davon, dass ich ausgelöscht bin und was soll mich da schrecken? Wenn man aber da vielleicht einmal genauer hinschaut, dieses Nichts, dieses absolute Nichts, diese Einsamkeit des Sterbens auch, dass wir auch zu Gespür bekommen, wenn wir uns dem annähern, dass wir auch diesen ganz letzten Schritt völlig alleine gehen müssen. Niemand kann uns da wirklich hin mitbegleiten. Das ist dieses völlige Verlassen müssen und weggehen müssen. Und ich denke schon, dass wenn man da mal ein bisschen nachsinniert, ja, schon vielleicht eine gewisse Angst spürbar werden kann oder eine Idee davon, dass man das vielleicht doch nicht möchte. Tod ist auch eine große Kränkung, ist eine irrsinnige Kränkung. Mein Todesbild ist auch ein eher rationales, wenn man so will, oder ein eher aufgeklärtes, unter Anführungszeichen. Für mich ist der Tod das absolute Ende des Bewusstseins, des Ausgelöschtseins. Wo waren wir vor der Geburt oder wie ein traumloser Schlaf oder jeder, der schon mal eine Vollnarkose erlebt hat. Und das kann schon natürlich auch dieses absolute Nichts, dieses Wissen, dass dieses Zentrum des Seins sozusagen, das ich bin, plötzlich für immer ausgelöscht ist und ich weiß gar nicht, dass es ausgelöscht ist, wenn es ausgelöscht wird. Diese Vorstellung kann einen Schrecken machen und mir macht es einen Schrecken. Das Dunkel nach dem Tod gleicht dem Dunkel vor der Geburt. Dazwischen nur ein paar Minuten Licht. Zu wenig Zeit für Getue. Wladimir Nabokov. Wir sind jetzt da vor der Tür der Feuerbestattung Oberösterreich in St. Marienkirchen an der Polsenz. Das ist ein ganz junges, modernes Team, das da diese Feuerbestattung betreibt. Und ich würde da jetzt gerne reingehen und mir das gerne anschauen. Grüß Gott, Herr Schauer. Hallo. Grüß Sie. Willkommen bei der Feuerbestattung Oberösterreich. Es würde uns sehr interessieren, der Ablauf in so einer Feuerbestattung, wie es Ihnen geht in Ihrer Arbeit und alles Weitere, was Sie uns da bieten können. Dann zeige ich Ihnen nur mal unser Gebäude und wie das bei uns so abläuft. Verstorbene finde ich überhaupt nicht gruselig oder irgendwie besonders. Man merkt schon, es war ein Mensch, man merkt aber ziemlich schnell auch, dass sie die Menschlichkeit verliert im Tod. Man merkt aber schon, der ist jetzt nicht mehr meinesgleichen. Also umso mehr Verantwortung hat man, weil der kann sich ja nicht mehr wehren und umso mehr Verantwortung hat man ja auch bekommen, dass man den trotzdem würdig behandelt. Gloria, wir stehen jetzt da vor dem Verbrennungsofen, aber es ist in diesem Raum herinnen ja schon so warm bereits. Es ist ja so, dass wir hinter dieser Mauer schon die Hauptbrennkammer haben vom Ofen. Wir werden jetzt bei 900 Grad Celsius einfahren und durch diesen Muffelschieber geht auch schon sehr viel Temperatur in die Luft über und darum ist da so warm. Mhm. Und dann werden wir einfahren. Es gibt immer wieder Mythen zum Einäschern bei uns. Der erste Mythos ist ja immer, dass mehr Verstorbene gleichzeitig eingeäschert werden. Das geht rein technisch gar nicht. Das ist unmöglich. Ein zweiter Mythos ist immer irgendwie, der Körper sich dagegen wehrt oder irgendwie aufstellt oder irgendwas. Das ist eine ganz normale Verbrennungsprozess von einem Gewebe, was auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, die Seele. Für manche Personen braucht die Seele 3 Tage, für manche Personen braucht die Seele 5, 7, 10 Tage, bis sie dem Körper entwichen ist. Und uns ist ganz wichtig, dass wir dem entgegenkommen auch. Also bei uns kann der Verstorbene auch länger bleiben. Ganz wichtig ist für uns, dass es für die Angehörigen dann passt. Die müssen weiterleben und dann muss auch der Trauerprozess so gestaltet sein, dass die dann gut abschließen können. Wenn die dann sagen würden, die Seele ist nachher nicht entwichen, dann wäre das dramatisch und da kommen wir dann auch den Angehörigen entgegen. Wir sagen, dass die Seele den Körper eines Menschen im Augenblick des Todes verlässt. Doch es wäre korrekter zu sagen, dass der Körper die Seele verlässt. Deepak Chopra, das Buch der Geheimnisse. Die Frage, was passiert mit der Seele nach dem Tod? Ich habe da keine Antwort. Ich glaube da nicht an Seelen. Ich bin da viel zu sehr Soziologe. Für mich ist dann schon ziemlich vorbei. Also für mich ist eher so ein wundersames Konstrukt, dass wir leben dürfen, dass wir lieben dürfen, dass wir gut essen kriegen können. Das ist, glaube ich, ein Zufall, da hat es irgendwer mit uns gut gemeint. Aber ich sehe den Mensch nicht als so herausragend. Jede Pflanze, jedes Tier hat auch eine Wesenheit. Entweder man ist dann ein gemeinsames Energiequelle irgendwo mit allen vereint, aber der Mensch an sich ist, glaube ich, keine Besonderheit. Sondern das ist ein Zufallsprodukt und wir dürfen froh sein, dass wir so ein Leben genießen dürfen. Woran denkst du? Fragte Aimé. An das Sterben, antwortete Julian. Himmel, darum wird so viel Getue gemacht, gab Aimé zu bedenken. Dabei ist das Sterben die größte Banalität. Milliarden Volltrottel und unzählbar viele kluge Leute haben es letztlich geschafft. André Heller, das Buch vom Süden. Ich weiß nicht, ob man sterben lernen kann. Man kann mit philosophischen Klimmzügen vieles sich erdenken, aber wenn die Situation oder wenn man als Mensch vor dieser Situation steht, weiß ich nicht, wie es dann ist mit dieser Haltung des auf den Tod zugehen. Ich halte es für mich mit Woody Allen nicht, dass ich Angst vor dem Sterben hätte, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. Dr. Prein und der Tod. Bekenntnisse eines Thanatologen. Feature von Günter Keindelsdorfer. Noch eine kleine Weile und dann wirst du selbst nicht mehr sein. Noch etwas von den Dingen, die du jetzt siehst, noch von den Menschen, die jetzt leben. Denn alles ist von der Natur zur Umwandlung, zur Veränderung und zum Untergang bestimmt, damit anderes an seine Stelle rücke. Marc Aurel. Gesprochen haben Markus Hering und Aimé Rehburg. Musik Simon Zöchbauer und das Köhne-Quartett. Tontechnik Ottmar Bergsmann. Redaktion Eva Reuter. Bibliothek Martin Preins Buch Letzte-Hilfe-Kurs, weil der Tod ein Thema ist im Styria Verlag erschienen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.